Deutschlandfunk. Das Feature. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf. Freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, bau auf. Freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Hi. Kinder, da der Hofmann? Nee, noch nicht. Wir kennen uns. Harald, kennst du ja. Petra. Hallo, Petra. Grüß dich. Hallo. Tina. Berlin-Friedrichshagen, 20. April 2016. Christophoruskirche. So. Dann kriegen sie auch einen Kuss. So alles, ja? Ja, habt ihr mal geklappt? Ich liebe eigentlich nur Bach oder so, aber Bettina Wegner, da mache ich eine Ausnahme. Die ist wir bekannt sind. Und zusammen mit dem mit Teuge ist sie eine Wucht. Ja, wir haben uns schon in Charlie geworfen, ja, weil wir nicht wissen, was da für ein Räumchen ist, weißt du? Ja. Das aber ist Carsten. Nein. Das ist da ordentlich kloppen. Hallo. Knüpfen. Hören tue ich das seit gut 7 Jahren. Da habe ich das bei meiner Tante in der Playlist, dieses Lied gesehen, also Kinderhände. Ziemlich unkontrollierbar. Ich hab gehört, das ist ja echt voll. Ne? Die Liedermacherin Bettina Wegner. Ein Feature von Christian Buckhardt und Daniel Gutmann. Und jetzt habe ich gesehen, dass sie hier in Berlin spielt. Oder habe ich das letzte Mal schon gesehen, da war es aber zu spät. Mich schon geärgert. Dieses Jahr habe ich dann frühzeitig nach Karten gefragt und haben mir welche reserviert. Vorsichtig haben wir mal 2 Stück reserviert und kein Mensch wollte mitkommen. Hi. Da haben wir einmal so, einmal so und Refrain immer zusammen. Ja, wenn ich daran denn denke, wenn ich auf ihr richte. Na, du weißt ja, was passiert. Du kommst dann ins Gefängnis, wenn du nicht daran denkst. Das musst du aber rausschneiden. Wasserzelle. Sonst denkt nur einer, dass sie so mit ihr umgegangen wird. Und dann habe ich meiner Mutter noch was vorgespielt und sie fand das auch toll. Und dann habe ich gesagt, komm mit, wenn du willst. Hören wir uns das zusammen an. Ja, wir sind aus Duisburg hier runtergefahren und hören uns das mal an. Da singst du nicht mit. Mein Mann. Sie hat so einen Ton in der Stimme und so eine Intensität bei jedem, fast jedem Lied. Das ist, was ich da höre, irgendwie Jahrtausende der Menschheit. Also so ganz, es hört sich jetzt riesig an, aber da ist irgendwas drin, was so tief geht, dass man sich dem entweder nicht entziehen kann oder Abwehr hat. Viele haben ja auch Abwehr gehabt. Jetzt du. Nach Frohnau kommen wir mit der S-Bahn. Frohnau liegt im Norden Berlins, sieht aber gar nicht wie Berlin aus, eher wie ein kleiner und ziemlich langweiliger Ort in Westdeutschland. Kopfsteinpflaster, Bäume und kleine Einfamilienhäuser mit Gärten. Hier wohnt seit ihrer erzwungenen Ausreise aus der DDR im Jahre 1983 die Liedermacherin und Dichterin Bettina Wegner. Ich kannte Frohnau nicht. Also ich denke mal, das erste Vierteljahr war ich wie betäubt. Ich bin früh aufgewacht und hatte so eine Träume, ich muss in den Westen. Und dachte, manchmal kriegst du doch dann so ein Ding in Traum, was dir sagt, ist nur ein Traum. Und dann bin ich aufgewacht und war kein Traum. Und was wolltest du noch machen? Ich nehme Wasser nur, danke. Nur Wasser. Mit Blubber oder ohne? Ganz Kranwasser. Kranwasser ist kontrolliert, sauber. Kontrolliert und sauber. Bettina Wegners 1968 geborener Sohn Benjamin erinnert sich noch gut an die Ausreise aus der Heimat DDR. Ich würde mal sagen, die letzten 2-3 Tage wurde sowieso überwiegend geheult. Was mich wieder auf dem Fußballplatz getrieben hat, damit ich nicht zu Hause sein muss. Und am Tag der Übersiedlung waren da vielleicht 10, 15 Leute. Also meine Großeltern haben mir beim Einpacken geholfen und sind dann rüber. Und dann saß in der schon leeren Wohnung, denn Deutrans war schon unterwegs, der Möbelwagen, saßen wir in dem leeren Zimmer in der Leipziger Straße, alle Freunde. Und irgendwie habe ich mich ganz schön zusammengenommen. Aber dann kam eine Freundin mit so einem großen Korb und der war voll von Blumen. Und da ist bei mir irgendwie das gerissen und dann halt nur noch geheult. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt, Benjamin und Jakob und die Katze. Und ich habe nur geheult, ich konnte schon ja nicht mehr sehen vor Rotz und Wasser. Und dann hat Benjamin zu mir gesagt, aber wenn wir an der Grenze sind, dann heulst du nicht. Und das hat geschafft. Habt ihr euch mal zeigen lassen, das erste Foto, Passfoto von Ma im Westen? Nee. Da sieht so aus wie Zombie-Kutte, schon tot irgendwie. So. Irgendwo hinten im Gehirn, total fertig. Also da war nicht mehr so viel Grund zur Freude. Als Bettina Wegner die DDR verlassen muss, ist sie im Westen Deutschlands bereits berühmt. Sie ist die einzige Frau unter den erfolgreichen Liedermachern. Ihre Bücher mit Gedichten und Liedern sind Bestseller. So kann sie sich das Haus in Frohnau kaufen. Es liegt dicht an der Grenze. Dann bin ich noch mit dem Arzt, das war ein sehr nettes Arztehepaar, dem das hier hörte, mit dem, der hat mir das auch hinten gezeigt. Und da waren noch die Schienen so ganz bisschen zu sehen. Und habe gesagt, sagen wir mal, kann das sein, dass da mal wieder ein Zug fährt? Da hat der sich auf den Schenkel gekloppt und die lacht. Und die sagt, ja, wenn die Alliierten zustimmen und Wiedervereinigung ist, dann kann es sein, dass da mal wieder ein Zug durchfährt. Und deswegen habe ich auch mal irgendwann zu Carsten Treuke gesagt, ich bin Wendeverlierer, jetzt brettert die S-Bahn hinter meiner Ecke durch. Hat er gesagt, Tina, das musst du aushalten. Dafür dürfen alle jungen Menschen nach Paris. Das war mein Traum. Gestern am 20.08.1968 um 23 Uhr haben die Truppen des Warschauer Paktes die Staatsgrenze der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten. Es geschah ohne das Wissen des tschechoslowakischen Staatspräsidenten, des Vorsitzenden der Nationalversammlung, des Ministerpräsidenten, des ersten Sekretärs des ZK der KPC und der Gewählten. Wegner, kommen Sie bitte mal nach vorne. Sie heißen mit jugendlichen Vornamen? Bettina Helene. Auch freuen Sie bitte etwas. Bettina Helene. Bettina Helene Wegener, wann sind Sie geboren? 4. November 1947. In Berlin, ja? Ja. Die DDR-Justiz gegen Bettina Wegner und Lutz Kuhn im Oktober 1968. Ein seltenes Tondokument, aufgezeichnet zu Schulungszwecken der Staatssicherheit. Die Studentin Bettina Wegner und den Bauschlosser Lutz Kuhn klage ich an, teilweise gemeinschaftlich handeln, staatsfeindliche Hetze betrieben zu haben. Die Angeklagte Wegner fertigte am 25. August 1968 mit dem Ziel, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung aufzuwiegeln, ca. 45 Hetzflugblätter handschriftlich an, die neun verschiedene Losungen enthielten und eine Diskriminierung der Schutzmaßnahmen der verbündeten sozialistischen Länder gegen die konterrevolutionären Bestrebungen in der CSSR darstellten. So, Angeklagte Wegner, kommen Sie bitte mal nach vorn. Schildern Sie uns zunächst mal Ihre berufliche Entwicklung, schulisch und Beruf. Na, 1954 bin ich eingeschult worden in die dritte Grundschule Pankow. 1956 bin ich umgeschult worden in die Wilhelm-Pieck-Oberschule in Berlin-Pankow. Die habe ich 1964 beendet und habe die Lehre in der Deutschen Staatsbibliothek begonnen als Bibliotheksfacharbeiter. Ein Piepsstimmchen, Gott, habe ich ein Piepsstimmchen gehabt. Und Hochdeutsch habe ich versucht, hat mir meine Mutter, glaube ich, gesagt. Dann habe ich die Prüfung abgelegt und habe im Sommer 1967 gekündigt und wurde für September 1967 an der staatlichen Schauspielschule matrikuliert. Und dort haben Sie einen? Dort habe ich ein halbes Jahr studiert und habe dann Urlaub bekommen, weil ich ein Baby erwartet habe. Beim ersten Kind war ein bisschen traurig, weil der Kindesvater gesagt hat, er will kein Vater werden, entweder Kind oder Schluss. Der Kindsvater ist der Student und spätere Schriftsteller Thomas Brasch, Sohn des stellvertretenden DDR-Ministers für Kultur. Und weil ich beide wollte, habe ich dann so getan, als ob ich irgendwelche Abtreibungsversuche mache. Und habe aber im gleichen Moment, weil ich auch so ein bisschen dämlich war, man sagt, in der Schwangerschaft geht wie in der Hitze der Kopf durcheinander, und habe so eine Jummihose gekauft. In der DDR, ihr habt das Windel, Molton, Jummihose aus. Und kauft die Jummihose und legt die aufs Bett. Na, der hat die Jummihose gesehen, da wusste er, dass ich überhaupt ja keine Anstalt nehme. Dann war Schluss. Während der Untersuchungshaft vor dem Prozess weiß Bettina Wegner nicht, wo sich ihr Sohn Benjamin befindet. Sie haben ja gerne Kinder weggenommen und in Heime oder in irgendwelche Elternhäuser, Pflegefamilien gegeben. Ich wusste nicht, was sie mit ihm machen. Hätte ich gewusst, dass er die Zeit bei meinen Eltern ist, wäre ich ja ruhig gewesen. Das ging auch in den Vernehmungen so. Ich hatte lauter Babybilder natürlich in meinem Täschchen und die wurden mir dann bei der Vernehmung immer so hingeschoben, dass ich ja nicht vergesse. Und mit keinem Wort gesagt, machen Sie sich keine Rübe, Ihr Kind ist bei Ihren Eltern. Ich stillte auch noch und kriegte dann furchtbare, also erstmal habe ich Blutungen gekriegt, die nicht mehr aufhörten, aber da war ein toller Arzt war in dem Stasi-Gefängnis, der hat mich voll haftfähig geschrieben. Ich hatte eine Mastitis, also wenn du Milch hast und nicht stillen kannst, entzündet sich das alles. Das tut furchtbar weh. Und ich blutete ununterbrochen, aber haftfähig. Ihr Vater heißt Karl-Heinz Wegner? Ja. Und Ihre Mutter? Elisabeth. Ist das richtig, dass Sie von Ihren Eltern im Sinne unseres Staates erzogen wurden? Ja, meine Eltern sind beide Mitglied der SED und haben immer versucht, mich so zu erziehen, dass ich selbst mal Mitglied werde. Also, das sind die liebsten Eltern, die man sich überhaupt vorstellen konnte, die zwar zu DDR-Zeiten auch zu diesem Staat gestanden haben und zu ihrer Partei, aber die uns Töchter immer so erzogen haben, wenn ihr was nicht versteht, nicht sagen, fragen und in Frage stellen. Die waren einfach nur ganz, ganz traurig, als ich ins Gefängnis gekommen bin. Und ihre Kampfgenossen aus Hitlers Zeiten haben zum Beispiel gesagt, sie müssen sich von mir distanzieren. Und da haben sie gesagt, ja, das Kind hat Fehler gemacht, politische, aber wir können doch, ist doch unser Kind. Sie haben in Ihrer Vernehmung mal angegeben, dass Sie sich schon frühzeitig mit philosophischen Fragen beschäftigt haben, ja? Ja. Vielleicht können Sie das nochmal etwas ausführlicher erklären. Na, als ich ungefähr 12 Jahre war, habe ich mich angefangen, übermäßig mit der Frage des Todes zu beschäftigen und wurde also nicht fertig damit, dass mal alles zu Ende ist. Haben Sie sich späterhin gründlicher mit solchen Fragen? Ja, als ich 18 war, habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Was waren das für Bücher? Na, Sartre und Camus. Wo hatten Sie denn solche Bücher her? Die habe ich von Thomas Brasch geliehen. Und weshalb haben Sie sich mit solcher Literatur beschäftigt, die ja doch eigentlich Ihre, negative Grundhaltung noch bestärkt hat? Ich habe damals die Sache einfach falsch beurteilt. Ich habe nicht geglaubt, dass es negativ, sondern ich habe geglaubt, dass es wahr ist. Na, wieso soll in der Deutschen Demokratischen Republik, in einem sozialistischen Staat, das Wesentliche daran bestehen, dass man daran denkt, nicht mehr zu sein und dass von einem nichts übrig bleibt? Naja, für mich spielte diese Frage eine sehr große Rolle und als ich den Thomas kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal jemanden getroffen, der dem so ähnlich ging. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Auch Thomas Brasch wird wegen des Verteilens von Flugblättern gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings inhaftiert und angeklagt. Bereits 2 Jahre vor dem Prozess gerieten Bettina Wegner und Thomas Brasch ins Visier des Überwachungsapparates. Präsidium der Volkspolizei, Rapportmeldung, 16. Januar 1966. Durch IM wurde bekannt, dass sich im Club Junger Lyriker Berlin-Pankow negativ zur DDR eingestellte Personen konzentrieren, und die Arbeit des Clubs ausnutzen, um in Form von Gedichten und der freien Rede gegen die DDR und die Partei zu hetzen. Die Wegner tritt meist gemeinsam mit dem Brasch in Erscheinung, wobei sie letzteren in seinem negativen Auftreten unterstützt. In der Kulturpolitik habe ich oftmals geglaubt, dass dies und jenes nicht richtig ist. Ich habe also nicht begriffen, dass bestimmte Filme nicht gezeigt werden. Ich habe nicht begriffen, dass ich zum Beispiel bestimmte Lieder nicht singen durfte. Solange ich also Liebeslieder geschrieben habe, durfte ich immer singen, obwohl sie alle sehr traurig waren. Aber als ich angefangen habe, auch andere Lieder zu schreiben, die sich also mit meinen Problemen beschäftigt haben, da hat man gesagt, nee. Und da habe ich einfach gedacht, dass mehr Möglichkeiten geben müsste und größere Meinungsfreiheit. Gestern am 20.08.1968 um 23 Uhr haben die Truppen des Warschauer Paktes die Staatsgrenze der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten. Wenn ich eine Möglichkeit gesehen hätte, mich auf die Straße zu stellen und laut zu sagen, was ich dazu meine und was ich davon halte, dann hätte ich diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Ich wusste aber, dass es die nicht gibt. Und da ich mich offen mich hinstellen kann und eine Rede halten auf der Straße, habe ich gedacht, na dann verteilst du Blätterchen, wo du raufschreibst in Schlagworten, was du meinst. Welche Losungen hatten Sie verwandt? Viva Prag, es lebe das rote Prag, hoch Dubček, Hände weg von Prag, Solidarität mit Prag, glaubt nicht den Zeitungslügen, sonst werdet ihr mitschuldig, Deutsche raus aus Prag, wieder mit den Mördern von Prag. Das sind Verbrechen gemäß den Paragraphen 106 Absatz 1, Ziffer 1 und 22 Absatz 2, Ziffer 2, Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik. Ich war noch jung, 18, da habe ich das nicht so, also ich hatte mich damit identifiziert. Bettina Wegners Mitangeklagter Lutz Kuhn. Und habe gedacht, aus dem Grunde kann man sowas ruhig mal machen, seine Meinung da kundtun. Viel hat man ja nicht gesagt damals. Man hatte sich ja angepasst, mehr oder weniger. Und da habe ich gedacht, das machst du. Und ich habe mir da eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Und deswegen ist das so gekommen. Da hat die Richterin gefragt, haben Sie nicht an Ihr Kind gedacht? Und da habe ich im Gericht gesagt, ja, ich habe an den gedacht. Und weil ich an den gedacht habe, habe ich es auch gemacht. Weil ich dachte, wenn die mal erwachsen sind und sagen, ey, da ist so was Schlimmes passiert und du hast mitgemacht. Und da wollte ich dann ihm zeigen können, ich habe versucht, was zu machen. Eine Woche verbringen Bettina Wegner und Lutz Kuhn im berüchtigten Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Ja, und da drin war eben, wie gesagt, ständige Verhöre, Glasbausteine als Fenster. Man hat also nichts gesehen, man durfte nicht liegen, man musste sitzen auf diesen Holzpritschen. Bettina Wegner und Lutz Kuhn werden zu Haftstrafen verurteilt, die im Nachhinein zur Bewährung ausgesetzt werden. Für Bettina Wegner bedeutet das, sie muss sich in der Produktion bewähren. Das war das Verrückte. Wir nannten uns Partei der Arbeiter und Bauern. Also wir waren ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und zur Strafe musstest du in eine Fabrik als Arbeiter. Ich hätte gerne das Gefängnis nicht gehabt. Aber diese Strafe, die war, glaube ich, ganz wichtig für mein Leben. Ich hätte sonst nicht begriffen, unter welchen Bedingungen in einer Fabrik Menschen arbeiten, trostlose Arbeit verrichten müssen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Wissen Sie noch ungefähr, wann das war, als Sie zum ersten Mal hier lang gegangen sind zu Bettina? Ich würde meinen, das war im Herbst 90. Kann aber auch 91 gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie haben Sie sich da gefühlt? Na ja, schon ein bisschen beklommen, sag ich mal. Das ist ja nur ein Besuch gewesen, der nicht so ganz einfach war. Aber das wurde dann aber doch ganz erträglich, sag ich mal so. Es war das erste Mal, dass ich zu jemandem hinging. Sonst kamen die Leute zu mir oder wir haben uns irgendwo im Café oder so getroffen. So, links rum, Stücke geradeaus. Hans Holm, 1945 in Moskau geboren, ist der Enkel des KPD-Mitbegründers Johannes Holm. der vom Ministerium für Staatssicherheit als Verschwörer verfolgt wurde. Komm drin, ich hab sie ja zugedeckt. Ganz vorsichtig. Da ist mein Gott. Nicht versorgen, Gott, recht. Nee, das wäre nicht so schön. Ich wollte einen Kaffee, Tee, Wasser, was? Ich trinke Wasser. Wasser. Kaffee, Tee? Gut. Kaffee. Setz dich auf mein schönes Ikea-Sofa. Hans Holm, Sohn eines spanischen Kommunisten, ist ein mittelgroßer Mann mit noch immer schwarzen Haaren und gepflegtem Schnurrbart. So viel älter, so weit sind wir ja nicht auseinander. Nee. Auf dem Schulhof haben wir uns ja manchmal vielleicht gesehen, aber... Hast du Piekschule? Natürlich. Sonst wären wir ja nicht... Nee, da sieht man sich ja nicht. Die Kleinen, da hätte ich dich höchstens mal sehen können, weil die Großen haben nie auf die Kleinen gesehen. Also man hätte sich kreuzen können. Naja, man ist sich immer wieder mal treffen können, auf ganz anderen Ebenen. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Hans hat mir erzählt, er durfte auch nicht in meine Konzerte oder in meine Veranstaltung und ist einmal heimlich gegangen. Da musste ja eigentlich auch schon Licht aufgegangen sein, dass ich kein Staatsfeind bin. Ja, das wusste ich ja. Ja. Das wusste ich ja schon. Aber ich musste nicht darüber arbeiten. Eigentlich wollte Hans Holm Historiker werden. Aber dann wurde er Journalist und arbeitete schließlich bei der Neuen Berliner Illustrierten. Dort bekam der junge Mann eines Tages Besuch von Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit. Die kamen und hatten gefragt, ob ich was für die Sicherung des Sozialismus machen wolle. Und habe ich gesagt, dass ich das will und dass ich da bereit bin. Und dann wurde ich dann doch zum Ministerium für Staatssicherheit vergeben und habe dann dort 1974 angefangen. Da wurde ich dann für die Schriftsteller verantwortlich, weil sich da herausstellte, dass die Schriftsteller vermutlich was ganz Böses planten. Zu diesen Schriftstellern gehört auch Klaus Schlesinger, seit 1970 Ehemann von Bettina Wegner. Mit den Kindern Benjamin, David und Jakob leben die beiden in der Berliner Brunnenstraße. Also sagen wir erstmal das Datum, 5.1.1973, wenn wir uns irren. Y, du kommst jetzt in den Genuss eines Originalmitschnittes der Lieder von Bettina Wegner. Böswillige Zungen haben behauptet, dieses Lied stünde im Zusammenhang mit einer U-Bahn-Station, und zwar der Magdalenenstraße, wo, wenn du rausgehst, in Fahrtrichtung weiterläufst, links abbiegt, die Magdalenenstraße kommt, wo sich das Ministerium für Staatssicherheit befindet. Es braucht nicht nur böse Zungen, sondern auch das Telefonbuch. Ja, ja. Nee, die sind eigentlich in der Normannstraße. Ach so. Glaube ich, genau. Also, na, irgendwie, jedenfalls ist es da die Station. Und das soll hier jetzt ein Dementi sein. Ein Dementi für die Stasi, falls sie das Band mal kriegt. Magdalena war so schwarz und hatte große Hände. Wen sie liebte, streichelte sie in die Wände. Weiß und kalkig war die Liebste endlich doch. Dabei liebte Magdalena jeden doch. Dann hatte ich auch mit meinem damaligen Mann, dem Klaus Schlesinger, im Haus der jungen Talente so ein Ding geschrieben. Das haben wir Eintopf genannt. Und es fand einmal im Monat statt. Und da habe ich andere arrivierte und ganz unbekannte Künstler. Lyriker, Musiker, Dichter, alle Schriftsteller eingeladen. Und anschließend war Diskussion. Und das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Das platzte aus allen Nähten, der Saal. Und dann hat sich ein anderer Clubleiter gefunden. Der war in Weißensee, nicht in Mitte. Und da haben wir es dann Kramladen genannt. Nimm deinen Segen nicht von mir, lass deine Hände liegen und deine Liebe und bleib hier, wenn alle Vögel fliegen. Und wenn du in der Tür schon stehst, dann komm noch einmal wieder und hör mich an, bevor du gehst. und höre meine Lieder. Aufgrund der verstärkten feindlichen Aktivitäten wurde von der BV Groß-Berlin, Abteilung Römisch 20-7, der Vorlauf, operativ Schreiberling, Registriernummer 759-75, gemäß Paragraphen 106 und 107 Strafgesetzbuch am 31.01.1975 gegen Klaus Schlesinger und Bettina Wegner Schlesinger angelegt. Seit 1973-74 tritt Schlesinger, vielfach gemeinsam mit seiner Ehefrau Wegner Schlesinger, verstärkt in öffentlichen Veranstaltungen auf und versucht durch Lesungen aus eigenen Werken und gezielten Diskussionen, die Veranstaltungsteilnehmer im Sinne seiner negativ bis feindlichen Vorstellungen und Auffassungen zu manipulieren. In welcher Art und Weise die Veranstaltungsreihen wirken sollen, macht auch der aktive Einsatz des Biermann in dieser Angelegenheit deutlich. Holm, Leutnant. Die von Bettina Wegner geleiteten Veranstaltungen sind für die Stasi ein gewaltiges Problem, da kaum kontrollierbar ist, worüber auf der Bühne und während der anschließenden Diskussionen mit dem Publikum geredet wird. Und deshalb musste herausgefunden werden, was Bettina Wegner und Klaus Schlesinger eigentlich vorhatten und wollten. Ständig musste ich Maßnahmenpläne schreiben und schreiben, was da alles gemacht werden sollte. Und die waren sozusagen davon abzubringen. Der IMS Karl hat gemeinsam mit seiner Ehefrau ein enges privates Verhältnis zur Familie Schlesinger. Es gelang ihm insbesondere, das Vertrauen der Bettina Wegner zu gewinnen. Er ist damit in der Lage, Informationen über das private Auftreten der Familie Schlesinger sowie entsprechend seiner beruflichen Tätigkeit in erster Linie über das künstlerische Wirken und die künstlerischen Vorhaben der Bettina Wegner Informationen zu erarbeiten. Holm, Leutnant. Und war ja irgendwie relativ bald absehbar, dass die davon nicht abzubringen sind, weil sie sich gar nicht in dem Maße bewusst waren, was Böses sie denn da so taten. Und dann war die Maßgabe, die weiteren Möglichkeiten sozusagen zu verhindern. Also es wurden hier die abenteuerlichsten Konstruktionen geschaffen, damit der Eintopf und dann der Nachfolger, der Kramladen, nicht stattfinden konnte. Es fanden dann immer mehr Rohrbrüche, wenn mein Name irgendwo erschien. Gab's Rohrbrüche oder technisch-organisatorische, dann konnte das nicht stattfinden, weil irgendein Rohrbruch war. Und alle, das spricht sich ja auch rum. Also jedes Konzert, da, in der Kirche oder in dem Club, da singt die Bettina Wegner. Und wer weiß, wie lange die noch singen darf. Und dann war immer voll. Kannst du bitte Bettina auch anmachen? Der Sänger und Schauspieler Carsten Treuke kennt Bettina Wegner seit seiner Kindheit. Nicht nur mein Vater, auch meine Tante hat sie dann auch eine Zeit lang gemanagt. Außerdem gab es ja dann Ende der 70er diese schreckliche Zeit, wo alle sogenannten staatlichen Jugendclubs oder wo immer sie hätte auftreten können, Theater und so weiter, die Sachen abgesagt haben. Also die hatten natürlich Hinweise von der Stasi. Und dann hat mein Vater diesen Trick gemacht, Kurt Tucholsky und Lieder von heute. Da hat er Tucholsky gelesen und die Songs von heute hat dann die auf dem Plakat nicht so erwähnte Bettina Wegner gemacht. Das hat sich schnell rumgesprochen und dadurch hat sie immer noch viele Auftritte bekommen. Das lief ja alles oft hinten rum, aber im Grunde war sie ja verboten. Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche, auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 ist eine Kriegserklärung an unbequeme Künstler und Schriftsteller in der DDR. Man darf nicht vergessen, der Grottenfehler, den sie begangen haben, war die Ausbürgerung Biermanns. Weil der die ganze Kunst- und Kulturszene in der DDR durcheinander geworfen hat. Weil bis dahin gab es so eine Verständigung. Biermann passiert nichts, aber er darf auch nicht auftreten. Und das war der Schritt zu viel, ihn auszubürgern. Und diejenigen, die kritisch waren, stellten sich dann dagegen. Und da sich Honecker wieder außerstande sah, die Entscheidung zu korrigieren, spitzte es sich zu. Jugend, erwach, erhebe dich jetzt, die grausame Nacht hat ein End. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmelsgefällt. Der ZDF-Korrespondent Dirk Sager dreht 1978 seine Dokumentation Szenen aus einer Hauptstadt, Ost-Berlin. Sind so kleine Hände, sind sie Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Da hat er einfach in ihrer Küche in der Leipziger Straße das Lied aufgenommen, Sind so kleine Hände. Eigentlich ja gar kein politisches, eher ein privates Lied über, wie man mit Kindern umgehen sollte, und auch für ihre Kinder geschrieben oder für die Gedanken darum, soweit ich das einschätze. Und dann riefen die Leute an, wie verrückt, wo kann man denn die Platte kaufen? Im Westen natürlich, da rief man dann an, beim ZDF war das, glaube ich. Und dann haben die auch von CBS eine Platte mitgeschnitten, also bei einem Live-Konzert. Das war genau die Zeit der Friedensaktivisten und da waren ja viele Liedermacher und dann passte genauso jemand wie Bettina da rein. Darf man nie verbinden, können Sie nichts verstehen. Abteilung Römisch 20-7, Berlin, den 30. Oktober 1979. Klaus Schlesinger und Bettina Wegner Schlesinger treten seit Jahren mit zunehmender Intensität im Rahmen der ideologischen Diversion des Gegners gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR auf. In den BRD-Massenmedien werden Klaus Schlesinger und Bettina Wegner als exponierte Vertreter der sogenannten inneren Opposition in der DDR herausgestellt. Die Auftritte von Bettina Wegner, in denen sie durch den aggressiv-oppositionellen Inhalt und die pessimistische Darstellung des sozialistischen Lebens zu beeinflussen versucht, stellen eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dar. Paul Hauptmann. Da Bettina Wegner Ende der 70er in der DDR faktisch Auftrittsverbot hat, bleibt ihr nur noch die Möglichkeit, im Westen aufzutreten. 1980 beantragt die Familie ein 3-jähriges permanentes Visum für die Ein- und Ausreise. Das kannten wir von ganz vielen Schriftstellern, die hatten das schon. Und das stille Abkommen war, dass wer so ein Visum kriegt, für die 3 Jahre auch dahin zieht. Und ich war die Einzige, also unsere Ehe war eigentlich sowieso schon fast kaputt. Und er ist dann eben auch gleich nach West-Berlin gezogen und ich bin wirklich zu den Konzerten und nach Hause. Und das hat ihr am meisten angestunken. Immer wieder eine Lanze werfen, wenn sie trifft, verblute ich. Ach, ich wollte mir mein Schwert noch schärfen, doch am Ende treffe ich mich. Abteilung Römisch 20-7, Berlin, den 15. Dezember 1981. Wegner, Schlesinger, Bettina. Zielstellung? Unterbindung des Wohnaufenthalts in der Hauptstadt, Veranlassung zur Antragstellung auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Paul Hauptmann. Und dann haben sie eben 83, als das Visum auslief, das Zoll- und Devisenverfahren gegen mich eröffnet. Alle Dinge, die ich kaufe, hätte ich vorher anmelden und genehmigen lassen müssen. Und alles, was ich verdiene, hätte ich in irgendeiner Bank umtauschen müssen. Und das waren alles Sachen, das wusste ich nicht. Mir hatte keiner gesagt, weil es diesen Fall so nicht gab. Alle, die das Visum hatten, wohnten in der Zeit in West-Berlin oder Westdeutschland. Ich saß da in dieser Riesenwohnung mit den beiden Kleineren Und ich weiß also, da ging es nicht darum, ich hatte nie Angst, dass beruflich oder sonst was mir, das wäre mir alles egal gewesen. Aber nochmal Knast hätte ich nicht durchgehalten. Und da habe ich mich bedroht gefühlt, auch weil schon wirklich fast alle weg waren. Die waren ja auch ein Schutz für die. Ja. Also wir waren auch ein Schutz für die, die nicht bekannt waren. Weil wir erfahren haben sofort, wenn irgendwo jemand verhaftet wurde oder die in Jena, die waren nicht bekannt. Und jeder, der weggegangen ist, hat als Schutz und als Hilfe denen gefehlt, die da geblieben sind. Und ich war 83 dann so kaputt gespielt, dass da hatte ich also nicht Angst um mein Leben oder sowas. Das ist ja lächerlich. Aber ich hatte Angst irgendwie, wenn sie ein Verfahren eröffnen, dann haben sie was vor. Dann bin ich eben. Ich meine, ist nicht unwahrscheinlich. Na, ich bin zu Gysi gelaufen und habe gesagt, was kann denn nun wohl passieren? Was sagt sie denn, was ich ihr damals gesagt habe? Der hat gesagt, du bist noch zu bekannt. Nächstes Jahr auch noch, aber in 3 Jahren sitzt er. Ja. So, gut. Das ist gut möglich. Das wäre auch gar nicht so eine dumme Analyse, stelle ich fest. Ich habe das zwar vergessen, aber das kann sein. Ich glaube auch, sie war damals zu bekannt, sie hätten es sich nicht getraut. Aber nach 2, 3 Jahren hätten sie auch nicht mehr das Devisen nehmen können, hätten sie was anderes genommen. Ja, da waren sie ja dann sehr flexibel. Ich bin Sänger im Ausland und ich sing nicht zu Haus. Nicht ein einziges Tönchen, denn man setzte mich raus. Und nun schrei ich und weine, dabei habe ich noch Glück. Über feindliche Sender kommt ein bisschen zurück. Und ich nehm, was ich streichel, und ich nehm, was ich hasse. Und ich bin noch am Leben, und ich will auch noch was. Auch im Westen steht Bettina Wegner bei ihren zahllosen Konzerten weiter unter der Beobachtung des MFS. Veranstaltung am 22. Mai 1983 in der Westberliner Waldbühne mit Bettina Wegner. Die Veranstaltung trug den Charakter eines Konzerts und begann pünktlich um 16 Uhr. Wie im Programm ausgedruckt, traten folgende Künstler auf: Wegner Bettina, Bias Joan, der BRD-Sänger Weckerling. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihr, weil sie so einen feministischen Ruf hatte. Und ich in dieser Zeit, das war sehr früh, zwar sehr zärtliche Liebeslieder immer geschrieben habe, aber eigentlich ein gnadenloser Macho war. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen gezofft. Aber unter der Oberfläche dann haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich sehr gut verstehen und auch gegenseitig sehr schätzen. Stille ist's und doch kein Frieden, volle Münder schreien nicht, wenn sie in den Betten liegen. Spüren sie kaum noch ihr Gewicht, liegen doch auf weichen Kissen und ihr Sterben spüren sie kaum. Manchmal nachts weint noch Gewissen, eingesperrt in ihren Traum. Die Bettina war frech und weich von meinem ganzen Gefühl her. Sie war frech, das musste sie sein, das war auch völlig richtig so. Und konnte klar und deutlich Kontra geben und ihre Meinung sagen, und sie war weich, was man an ihren Liedern und ihrer Stimme gemerkt hat. Ja, sie hat als Künstlerin eben auch diese tief emotionale und auch romantische Seite in sich zugelassen. Überfluss und gutes Essen kann doch nicht das Leben sein. Was mal war, ist längst vergessen, ihr zählt haben und nicht sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ich hatte die aktuelle Kamera gesehen und den eigentümlichen Satz von Schabowski. Aber mir nichts beigedacht, weil seit Mitte Oktober wussten wir, dass an einem Reisegesetz gearbeitet wird. bin in aller Ruhe ins Bett gegangen und habe mich hingelegt. Das konnte ich mir immer noch nicht vorstellen. Und deine Eltern? Die waren ganz traurig. Aber sind in der PDS geblieben dann. Auch dafür liebe ich sie. Das sind nicht wie ganz viele. Ach, wir waren gar nicht. Ach, ja, waren wir mal in der Partei? Nee, die sind eben in der PDS geblieben. Nach dem Mauerfall darf Bettina Wegner wieder in der DDR auftreten. Und sie erhält Einsicht in ihre Stasi-Akten. Ich krieg einen Waschzwang, wenn ich da drin. Ja, wirklich. Ich krieg einen richtigen Waschzwang. Dass ich immer noch das Gefühl, auch beim Aktenlesen. Man muss ja lesen, um zu sagen, ja, will ich kopiert haben. Also musste ein Lesesaal. Ich bin alle 10 Minuten aufgestanden, auf Klo gewaschen. Und mir war so, als ob der alle da noch hängt von denen. So. Der Mensch hat ja auch eine Energie. Und ich hatte das Gefühl, Mielkes Mann schwitzen da immer noch herum und verpesten die Luft. Aus den Akten erfährt Bettina Wegner nicht nur, welche ihrer Freunde sie im Auftrag der Stasi bespitzelt haben. Sie entdeckt auch IM-Berichte, deren Entstehung ihr bis heute Rätsel aufgeben. Da habe ich eine IM-Vera gefunden, die hat auch, da habe ich nicht verstanden. Die habe ich einmal im Leben gesehen und die hat gesagt, sie hat berichtet, sie kommt regelmäßig und isst bei mir Kuchen und trinkt Kaffee. Und da habe ich nicht verstanden. Die wusste intime Sachen, ohne dass weder Klaus noch mich hatte die als Beobachtungsobjekt zur Verfügung. Wobei, ich sag mal, es gab Menschen, die haben hier Flöhe, Husten hören und die deutschen Dinge aufgeschrieben. Nach der Wende möchte Hans Holm am liebsten in einer Bibliothek arbeiten. Doch dann findet er Arbeit an der Rezeption eines Flüchtlingswohnheims. Genau in der Zeit, als die Angriffe Rechtsextremer auf Flüchtlinge beginnen. Holm ist aktiv in der Bürgerinitiative Ausländische Mitbürgerinnen in Hohenschönhausen und im Bund der Antifaschisten. Das reicht ihm aber nicht. Er will sich seiner Vergangenheit als Stasi-Offizier stellen. Und irgendwo hatte ich mitbekommen, dass in der Nöldnerstraße, wie hieß die Kirche, weiß ich nicht, Pfarrer Schröder, Gespräche macht mit Menschen aus dem Ministerium und Menschen, die bearbeitet wurden. Also so Versöhnungs- oder weiß der Teufel, wie weiß jetzt, als Zwiegespräch ist das. Und da hatte ich gedacht, das wäre gut, da mal zu machen, weil das müsste jetzt mal hier auf dem Tisch, wie das alles war und auch mit den Leuten reden, die darunter gelitten haben. Und dann bin ich dahin und habe mich da vorgestellt. Und ich sage, wenn also von den Betroffenen jemand den Wunsch hätte, mit mir zu sprechen, ich wäre also bereit, jederzeit bereit zu solchen Gesprächen. Und in der Pause kam schon eine Frau und die sagte zu mir, sie würde Bettina Wegner gut kennen. Und ruft mich eine Freundin an, die Silvia Müller, ja. Und sagt, du, hier ist ein Mann und der ist die ganze Zeit so rumgelaufen mit einem ganz unglücklichen Gesicht. Und die Silvia ist so eine ganz empathische Frau, die ist rangegangen und hat gesagt, sie sehen ja so traurig aus. Und da hat er gesagt, er hat gehofft, dass er ist fester Mitarbeiter gewesen und er hätte gehofft, dass einer von denen, die er geführt hat, also als Vorgänger, hier aufschlagen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich gesagt, na, dann kannst du mir ja mal geben. Und dann haben wir uns verabredet und ich dachte, bei mir ist mir lieber, weil ich da meine häusliche Sicherheit habe. Und dann kam Hans und hat mir eigentlich, er kam rin und hat gesagt, ich sage nicht Entschuldigung, weil für das, kann man sich nicht entschuldigen. Das war für mich total tröstlich, weil die Freunde sind nicht gekommen. Ich habe wirklich, und das hat mich auch getröstet über das, dass eben keiner drüber reden wollte. Holm hat auch Leuten geschadet. Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher für mich selbst, ob es gut ist. Eigentlich finde ich, das ist eine gute Eigenschaft, wenn meiner mal das verzeihen kann. Obwohl man ganz genau weiß, dass das ein tierischer Arsch war. Aber zu sagen, okay, Alter, der ist immerhin selbst gekommen und hat gesagt, ich habe sie ausspioniert und weiß ich was. weiß nicht. Ich glaube, vielleicht hätte ich auch eher eine Latte genommen und ihn eine von Deze knallt. Aber so ist es eben mal nicht. Für mich war das irgendwie, die Freunde hätte man ja dann in den Arm nehmen können auch. Wenn sie bloß gekommen wären. Und da ist jemand gekommen, der eigentlich nicht in der Pflicht stand. Da kam jemand freiwillig und aus freien Stücken, ohne dass er von mir die Pflicht, die ich bei den Freunden sehr wohl empfunden hätte, habe. Aber trotzdem glaube ich, dass es für die Freunde schwerer war, weil die haben ja die Freundschaft verraten. Was hat er denn verraten? Ja, nicht. Also er hat mir einfach es möglich gemacht, nachzuvollziehen, wie jemandes Weg verlaufen kann. Und für mich war es ein großer Trost, dass da eine Hand mir entgegenkam. Bettina Wegners Liebe zu ihrer Arbeit und zu ihrem Publikum ist bis heute ungebrochen. Doch da auch die Liedermacher immer mehr den Marktgesetzen unterworfen von der Musikindustrie zum kontrollierten Produkt gemacht werden sollen, zieht Bettina Wegner die Notbremse. 2007 geht sie auf eine große Abschiedstournee und tritt seitdem nur noch gelegentlich auf. Einmischen tut sie sich nach wie vor. Zum Beispiel gegen TTIP. Das geht auch in die kulturellen Bereiche. Absolute Katastrophe. Ja. Also der Gabriel hatte ja am Anfang total auf unserer Seite gestanden, aber dann wurde er auch immer so schwammig. Und die Olle, unsere Kanzlerin, die möchte es ja bis zum Ende des Jahres durchbringen. Aber das wollen wir nicht. Es ist komisch, je älter ich geworden bin, desto mehr Liebeslieder habe ich geschrieben, hat aber alles nichts genützt. Der Anspruch steigt und der Marktwert sinkt. Das ist Kapitalismus. Mehr da. Ich friere in Eis und Norden und niemand kommt mir nah. Es macht mir eigentlich nicht so viel aus, alleine zu sein, aber wenn ich Gesprächspartner brauche, wenn ich irgendwas, wenn ich in eine Diskussion gehe oder wenn ich Veranstaltungen besuche, dann sehe ich immer alle Stein zu zweit in irgendein Auto ein oder alle gehen zu zweit weg. Also mir fehlt den Kopf anlegen und mit jemandem wohin gehen. Ansonsten kontrollieren meine Söhne, und ich habe gesagt, bitte ehrlich, gehen meinem Mundwinkel runter, und solange alle drei sagen, nee Mama, ist nicht, ist für mich okay. Aber ein Nagel in der Wand, mit der kaputten Hand kriege ich auch keinen Nagel mehr in der Wand. Ja, da hätte ich gerne einen Mann für. Aber das ist es auch. La, la, la, la, la, la, la, la. Ziemlich unkontrollierbar. Die Liedermacherin Bettina Wegner. Ein Feature von Christian Buckert und Daniel Gutmann. Es sprachen Daniel Berger und Valentin Stroh. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Roman Weingart. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Tina Klopp und Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.